Hey Greta, Fahrradfahren? Soll ich meinen alten Vater auf den Gepäckträger klemmen, um ihn zum Arzt zu fahren? Du hast einen Knall. Fahrradfahren? Bei Minusgrad, Eis, Schnee und Regen und auch Sturm? Der Mensch ist kein Packesel, liebe Greta. Meinen ganzen Einkauf kriege ich nicht mal mit meinem Fahrrad nach Hause. Ich brauche ein Auto. Greta hat uns Autofahrern den Krieg erklärt. In den Medien heißt es immer wieder, wir sollen die 16-Jährige in Ruhe lassen. Aber ich sage, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Wenn ich nicht mehr in die Stadt fahren kann mit meinem Auto, dann kaufe ich nur noch online ein. ÖPNV und Fahrräder sind keine Lösung. Typisch Deutsche Bahn, sie kommt zu spät oder gar nicht. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da und sie hält nicht, wo man hin möchte. Ständiges Umsteigen ist ein absolutes No-Go. Die Bahn hält nicht vor meiner Haustür und sie fährt auch nicht nachts. Freie Fahrt für freie Bürger macht euch nicht abhängig vom ÖPNV und das ganze Greta-Getue. Und die ganzen Anhänger werden die Welt nicht retten, denn in der Bibel steht geschrieben, dass die Welt untergehen wird. Durch Feuer. Wir Menschen werden das nicht aufhalten. Das hier ist Musik in meinen Ohren. Heute, in 10 Jahren und auch in 100 Jahren. Dich nicht abhängig von Lieferdiensten und ÖPNV. Mit dem eigenen Auto bist du frei. Und wenn es mal sein muss, kann man auch eine Nacht da drinnen schlafen. Greta hat die ganze Welt ins Chaos gestürzt mit diesen unsinnigen Demos. Es ist Krieg. Wir Autofahrer gegen die.